Könnten Sie uns bitte sagen, wie sich die Rolle der Frauen seit 1961 verändert hat und welche Gründe es dafür geben könnte?